Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Sport und Gesellschaft. 1. Was für Sportanlagen gibt es in Ihrer Stadt? Da ich in einer größeren Universitätsstadt lebe, haben wir relativ viele Sportanlagen. Es gibt eine im Freien angelegte öffentliche Badeanstalt und eine Schwimmhalle. Die Uni verfügt über einen riesigen Sportplatzkomplex mit Fußball, Volleyball, Basketball und Tennisplätzen sowie Laufbahnen. Auch ein neues Stadion wird gebaut. Einige Schulen stellen den Stadtbürgern ihre Turnhallen zur Verfügung. Und in letzter Zeit sind viele neue Fitnessstudios eröffnet worden. Man hat wohl die Wichtigkeit des Krafttrainings erkannt und dass junge Menschen für Fitness und Coaching auch zu bezahlen bereit sind. Schließlich gibt es in unserer Stadt Clubs mit Billardtischen und Bowling- bzw. Kegelbahnen. 2. Schauen Sie sich Live-Sportsendungen im Fernsehen an? Ja, sehr gerne. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt es aber nicht viel Sport. Da werden meistens Fußballspiele übertragen. Es ist verständlich, denn Fußball ist die beliebteste Sportart in Ungarn. Für andere Sportarten bleibt aber nicht sehr viel Platz. Neben der Fußball-WM und der Fußball-EM sind die Olympischen Spiele das größte Sportereignis der Welt. Knapp 3 Wochen konzentriert sich die Sportberichterstattung auf die Olympiade. Sportsender haben ein vielseitigeres Angebot. Da kann man sich auch Randsportarten, Sportnachrichten und Gespräche mit fachkundigen Studiogästen ansehen. Ich interessiere mich besonders für Wasserball, Tischtennis und Bogenschießen. 3. Wie werden die Olympischen Spiele traditionsgemäß eröffnet? Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele folgen traditionsgemäß demselben Schema. Die Sportler ziehen ins Olympische Stadion ein, vorne marschiert immer die griechische Mannschaft, als letzte die Mannschaft des gastgebenden Landes. Dann folgt ein spektakuläres Programm, das mit den Reden der Sportfunktionäre des Internationalen Olympischen Komitees abgeschlossen wird. Die olympische Flagge wird gehisst. Die 5 verbundenen Ringe darauf stehen für die Freundschaft der 5 Kontinente. Ein Athlet trägt die olympische Fackel ins Stadion. Unter großem Jubel der Zuschauer fängt eine atemberaubende Feuerwerkshow an. Und die Olympiade gilt als offiziell eröffnet. 4. Was macht einen echten Fußballfan aus? Er hat eine soziale Beziehung zum Sport. Ein Fußballfan zum Beispiel geht gerne ins Stadion, studiert Tabellen und ist über seine Lieblingsmannschaft bestens informiert. Ein Fan bringt ein überdurchschnittliches Maß an Leidenschaft für Sport auf. Er jubelt, wenn seine Mannschaft ein Tor schießt, ärgert sich, wenn sie in Rückstand gerät und beschimpft ständig den Schiedsrichter. Schließlich investiert er sehr viel Zeit und Geld in Sport. Er hat bei jedem Spiel einen reservierten Platz auf der Tribüne und kauft verschiedene Fanartikel. Fußballfans sind sehr impulsiv und können häufig ihre Gefühle nicht zügeln. So kann es nach einem Spiel zu Straßenkrawallen kommen. Das nennt man Fußballhooliganismus. 5. Was denken Sie über E-Sport? E-Sport ist, wenn jemand am Computer sitzt und sich stundenlang mit Sportspielen wie FIFA beschäftigt. Ich würde ihn eher Gamer als Sportler nennen. Denn echter Sport ist für mich körperlicher Einsatz. Ich meine, anstatt nur herumzusitzen und auf den Bildschirm zu gucken, sollte man den Sport machen, der fit macht. Trotzdem ist E-Sport beliebt und immer verbreiteter. Für viele Jugendliche halt der Sport der Zukunft. Sie argumentieren, E-Sport ist mit einer großen mentalen Anstrengung und höchster Konzentration verbunden. Es gibt schon Weltmeisterschaften im elektronischen Sport. Früher oder später würde er auch als echter Sport anerkannt.